on definitions and shit. When I was thinking about doing this whole album, motherfuckers was on some, was on some techno, on some electron, electro clash, on some motherfucking acid. But I just know good music, man. I just wanted to hear some shit. That's just some good music. I just want to get moved. I just want to... my God, it's techno music. Spricht der DJ Westbam und ihr hört Early Masters auf Fritz. We'll be right back. Masters. Live aus der Arena Berlin-Treptow. Die ganze Nacht und im Radio. We'll be right back. DJ Westbam und hört gerade mich bei den Berlin Masters auf Fritz. We'll be right back.

We'll be right back. Berlin Masters. Live aus der Arena Berlin Treptow. Die ganze Nacht und im Radio. Der Westbam und ihr hört gerade mich bei den Berlin Masters auf Fritz. Happy zombies. Happy zombie. Happy zombies are on their way. Happy. yourself, the show is mine. Hot night, it's zombie time. You better stay inside tonight. Die Berlin Masters live auf Fritz bis 6 Uhr früh live aus der Arena Treptow in Berlin. Da könnt ihr noch hin. 18 Euro kostet es an der Abendkasse. Paul von Dyk versus Westbam all night long. Und das, was ihr gerade hört, das ist Westbam. Noch 20 Minuten, um 1 Uhr gibt es dann wieder Paul von Dyk. Und alle 90 Minuten wird gewechselt. Darauf wird heute Nacht peinlichst genau geachtet. Und genau nach Peinlichkeiten haben wir die beiden auch befragt. Was war eigentlich das Peinlichste, was euch so mal passiert ist? Es gibt so den Klassiker, dass man aus Versehen die verkehrte Platte runternimmt. Ist mir schon mal passiert. Stimmt, obwohl das echt lange her. Also so ja, nee, auch also bei mir, ja. das war damals so noch 7, 8 Jahre dürfte es her sein. Ja, ja, das war in Wiesbaden im Parkcafé und die Anlage war einfach bekannt dafür, dass sie alle 20 Minuten sowieso kaputt ging. Und dann dauerte es so 30 Sekunden, dann kamen sie wieder und dann konnte man weitermachen. Das heißt, die Leute waren es auch gewöhnt, dass die Musik zwischendurch aufhört. Das Blöde an der Sache war halt einfach nur, dass man doch irgendwie festgestellt hat, dass ich derjenige war, der jetzt die Platte runter... Ich guckte dann natürlich böse zu dem Soundtechniker. Mensch, warum denn schon wieder die Anlage kaputt? So ganz peinlich dann so, Mensch. So. Aber war gut, also ging dann irgendwie. Ja, und tatsächlich erinnere ich mich in meiner ganzen DJ-Karriere, es gab mal einen zweistündigen Set, der war irgendwo in the middle of nowhere in Taunus, Blau, war so 1990. Ich glaube, das war genau dieser Gig, wo tatsächlich mal keiner getanzt hat. Und zwar von Anfang bis Ende nicht. Oder so. Und das war schon der Hammer. Also von meinen, ich weiß nicht wie viele Partys, 2000 Partys oder so, ist das nur ein einziges Mal so vorgekommen. Du darfst schon dazu sagen, das war in der Taunus-Klinik und die Leute konnten gar nicht tanzen. Das wird heute Nacht nicht passieren in der Arena. Weiter geht's mit den Berlin Masters bis 6 Uhr früh und noch 16 Minuten mit Westbam. We'll be right back. We'll be right back.

Extra. Berlin Masters. Live aus der Arena Berlin-Treptow. Die ganze Nacht. Und im Radio.